1. Selbst wenn Mose und Samuel vor mich treten würden, würd ich mich diesem Volk nicht mehr zuwenden, sprach der Herr zu mir, entfern sie aus meinem Angesicht, damit sie weggehen. 2. Wenn sie dich fragen, wohin sollen wir gehen, dann antwort ihnen, so spricht der Herr, wofür die Pest bestimmt ist, soll zur Pest gehen, wofür das Schwert, zum Schwert, wofür den Hunger, zum Hunger, und wofür die Gefangenschaft, zur Gefangenschaft. 3. Der Herr erklärt, ich werd via Arten von Zerstören über sie bringen, das Schwert zum Toten, die Hand zum Wegschleifen, die Vogel des Himmels und die Tier des Land zum Fressen und Vernichten. Für ich werd sie zu einem abschreckenden Beispiel für Alkonigreich der Erde machen, wegen der Tatenmanasses, des Sohns Hiskias, des Königs von Juda, die in Jerusalem begann gen hat. 5. Denn wer werd mitlied mit dir haben, Jerusalem? Wer werd dir anteilnahm sagen? Und wer werd dich besuchen, sich nach deinem Wohlergehen zu erkundigen? 6. Du hast mich verstoßen und dich von mir abgewandt, spricht der Herr, deshalb habe ich mein Hand gegen dich ausgestreckt und dich vernichtet, denn ich bin es müde geworden, Erbarmen zu sagen. 7. Deshalb habe ich sie mit der Werfschaufel und den Toren des Lands gesiebt, sie kinderlos gemacht und mein Volk vernichtet, weil sie von ihren bösen Wegen nicht umkehren wollten. 8. Ihr Witwen werden zahlreicher als der Sand am Meer. ICH bracht über die Mutter der Jungen Männer einen Zerstörerum helikten Tag und ließ plötzlich Angst und Schrecken über sie herein brechen. 9. Die Frau, die sieben Kinder geboren hat, welkte dahin und gab ihren Geist auf. Ihr Sohn ging und noch bever der Tag zu end war, sie ward beschamt und mit Schande bedeckt. Der Herr spricht, was von ihnen übrig bleibt, ward ICH dem Schwert preisgeben, warend sie für ihren Feinden fliehen. 10. Wie he mir, mein Mutter, dass du mich geborenest, einen Mann des Streits und des Heides für die ganz Welt. Ich habe weder Geld verliehen noch mir geliehen, und doch verfluchen mich all. 11. Der Herr sprach, Warlick, ich werd dich zum Guten starken. Warlick, ich werd bewirken, dass dein Feinde dich in Zeiten des Unglücks und der not im Verbit bitten werden. 12. Kann Eisen zerbrechen, selbst Nordisches Eisen oder Bronze? 13. Dein Vermogen und Dein Schatzer word ich dem Rob preisgeben, nicht als Bezahlung, sondern wegen all deiner Sünden, die du in deinem ganzen Gebiet begangenest. 14. Ich werd dich deinen Feinden in einem Land dienen lassen, das du bisher nicht kanntest, denn mein Zorn ist wie ein Feuerentbrand, das gegen dich lodert. 15. Herr, du weißt es. Gedenk meiner und nimm dich meineren, verschaff mir rasch und meinen verfolgen. Nimm mich nicht hinweg in deiner Langmeit ihnen gegenüber, sondern bedenk, dass ich am deintwillen schmark ertrage. 16. Als dein Wort kämen, verschlang ich sie, und sie werden mir zur one und zur freud meins hersens, denn ich bin nach deinem Namen genannt, Herr, du Gott der Heerscheren. 17. Ich saß nicht im Christ der Frohlichen, mit ihnen zu jubeln, viel mehr saß ich wegen deiner Hand einsam da, weil du mich mit Zorn erfülltest. 18. Warum ist mein Schmerz dauerhaft und mein Wund unheilbar geworden? J.A., du bist für mich wie ein trügerischer Bark, wie Wasser, auf das man sich nicht verlassen kann. 19. Deshalb sprach der Herr, wenn du von deinem Kleinmut umkehrst, werd ich dich wieder vor mich treten lassen. Und wenn du nur Wortwahls vorbringst und nichts germains, dann sollst du wieder mein Mann sein. Sie sollen sich dann dir zuwenden, du aber sollst dich nicht ihnen zuwenden. 20. Ich werd dich diesem Volk gegenüber zu einer unüberwindlichen Urnen Mauer machen. Wenn sie gegen dich kämpfen, werden sie dich nicht besiegen können, denn ich bin mit dir, dir zu helfen und dich zu retten, spricht der Herr. 21. Ich werd dich aus der Hand der Bösen erretten und dich aus der Gewalt der Unterdrücker befreien.